Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Läuft. Fein. Ich sag mal einmal nur kurz Hallo, Social Media Mumble, ANRW, 9.20.12 Uhr. Und wir überlegen jetzt ein bisschen, wie wir das mit unserem Social Media noch weiter optimieren können. Wir hatten ja letzte Woche das erste Treffen. Ich würde das heute, fände ich das total cool, wenn wir das ein bisschen strukturierter hinbekommen könnten als letzte Woche und wirklich Social Media Bereich für Social Media Bereich abarbeiten. Das fände ich eigentlich, wenn das so okay ist für euch. Keine Gegenwerden. Nehmt deutlich das mal als Zustimmung durch Schweigen. Anfangen würden wir dann mit Twitter. Habe ich jetzt gesehen, dass der Robert da auch durchaus schon mal was getwittert hat. Der ist jetzt heute Abend aber nicht da, ne? Wir sind generell heute Abend nicht so viele. Boah, das macht nichts. Also Patrick kommt gleich noch rein. Der Volarius hatte sich noch bei mir abgemeldet. Der ist heute Abend nicht da. Bernd kann meistens noch nicht so früh. Aber gut, ist halt so. Grundsätzlich, glaube ich, gibt es auch nicht wirklich was Neues zu dem Twitter-Account. Robert hatte, wie gesagt, da jetzt auch durchaus schon mal was gepostet. Kann ich eigentlich auch gar nicht groß irgendwie was Neues zu sagen. Wir haben auch jetzt nicht großartig viele neue Follower oder so. Hat sich jetzt also noch nicht so viel getan. Ich hatte mal am Wochenende, Sonntag war es, glaube ich, hatte ich mal über den Twitter-Account auch so eine Umfrage gemacht, ob die Follower denn merken, dass sich ihr Verhalten verändert, wenn sie wissen, dass sie überwacht werden. Relativ viele Rückmeldungen zu. Da war ich eigentlich ganz positiv von überrascht. Ich habe einen Großteil davon einfach mal retweetet. Man kann auch sehen, dass sich da Leute zurückmelden, auch diese Umfrage. Fand ich auch mal ganz spannend. Also ich glaube, so, das kann man so hin und wieder durchaus mal ganz gut machen. Gibt es irgendwelche Fragen sonst zu Twitter? Okay. Dann Identica, Vaku, gibt es da was Neues? Ich bin mal die 212 Follower da durchgegangen. Davon sind ganz, ganz viele Accounts, ganz alte Accounts, Leute, die sich seit 2009, 2010 da eigentlich nicht mehr bemerkbar gemacht haben. Das heißt, Identica stellt irgendwann auf einen anderen Server um und wird alte Accounts löschen, dass dann die Followerzahl sich wahrscheinlich halbiert. Okay. Aber ich habe 2 neue Follower bekommen und Grumpy hilft immer so mal, dass er das auch retweetet. Der hat ja relativ viele Follower, auch Leute, die nicht unbedingt in der Piratenpartei sind, sondern einfach nur netzaffin, und das, denke ich, klappt ganz gut. Ja, klingt doch schon mal gut, wenn der da noch ein bisschen Mitwerbung macht, ist auch cool. Okay, und ansonsten klappt das aber ganz gut mit den Meldungen oder so, dass du die dann übernimmst von Twitter? Ja, du kannst auch zum Beispiel andersrum auf der Wiki-Seite einfach... Hä? Hatten wir letzte Woche schon, dass ich da gucken kann, auch genau, was Identica läuft, ja. Habe ich letzte Woche einmal gemacht, danach aber zugegebenermaßen nicht nochmal, weil ich einfach nicht mehr dran gedacht habe. Aber schön, wenn es läuft. Aber da fällt mir gerade noch was ein. Ich habe ja dann, wie gesagt, die meisten Sachen auch so übernommen. Jetzt hattest du ja letztes Mal gesagt, das soll ja auch nicht nur so piratenintern sein, sondern wäre ja auch schön, wenn man mal andere Follower bekommt, richtig? Ja, klar. Ich habe jetzt das auf Identica immer so gemacht, dass ich dann halt nicht @Katascha geschrieben habe, sondern Katharina Nokun, und möglichst auch noch, wer ist das eigentlich dahinter geschrieben? Ach so, ja. Ja. Ist das denn auf Identica so? Weil auf Twitter ist es ja so, dass zum Beispiel bei Katascha jetzt, da ist zwar ihr Twitter nicht Katascha, aber wenn man den dann anklickt, dann siehst du dann ja auch das komplette Profil. Das wird ja bei Identica wahrscheinlich genauso sein, oder? Nee, die ist nicht bei Identica zum Beispiel. Ah, okay, ja gut, dann macht es bei Identica auf jeden Fall Sinn. Also ich glaube, auf Twitter macht es jetzt nicht so viel Sinn, weil ich glaube, wer sich dann wirklich, wer das ist, der klickt dann einmal drauf und dann sieht er ja alles. Du hast ja auch eine Zeichenbegrenzung bei Identica, oder? Ja, ja, 140. Hm. Aber dann bleibt ja schon nicht mehr so viel übrig an Zeichen, um da noch irgendwie sonstigen Text reinzupacken. Mhm. Ja, aber das stimmt wohl. Also wenn die da kein Profil hat oder so, ist das auf jeden Fall wohl sinnvoll. Okay, aber schönen Zugang hast du dann jetzt endlich und alles läuft dann jetzt so weiter. Das ist ja schon mal schön. Hat noch irgendjemand Fragen an Vaku zum Thema Identica? Ich sollte da, glaube ich, mal so ein bisschen mit reinschreiben hier, ne? So erzählt. Vaku Magnetica, ich habe da 9.7. reingeschrieben, noch kurz das Aktuellste reinschreiben, dann würde ich schon mit Facebook weitermachen. Ja, kann ich machen, klar. Okay, danke. So, dann Facebook. Christoph, wie sieht's bei dir aus? Kommst du gut? Ja, also gibt halt auch mal Tage. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habe ich jeden Tag auf jeden Fall was gemacht. Es gab schon ein, zwei Tage, da ging dann mal nur eine Sache oder so. Aber ich gucke schon, dass das mehrmals pro Tag ist. Wir hatten ja schon mal gesagt, vor allem halt so jetzt um die Zeit, so abends Primetime. Und ja, also man merkt auch, dass vor allem Bilder ja dann auch besser ankommen, auch eher mal geteilt werden von den Piraten aus dem Land. Und ja, ich glaube, dass wenn wir halt diese Bilder auch von, wir stellen das mal in Frage, den Blog da regelmäßig teilen, dann ist da halt auch besser die Chance, dass das dann auch von den Leuten geteilt wird oder irgendwie anders weiterverbreitet wird. Also den Eindruck mit den Bildern habe ich auch, ja, dass die wirklich gerne mal eben geliked werden oder auch mal geteilt werden oder so. Ist aber natürlich auch einfacher. Also ich wäre bei mir ja auch so, ich gucke mir ja schneller mal eben kurz ein Bild an, wo eine relativ kurze, knackige Aussage rüberkommt, als da jetzt irgendwie einen langen Text lesen zu müssen. Und daher kann ich da ganz gut nachvollziehen. Ja, ja, auch schön, dass du da gut zurechtkommst und da auch echt schon regelmäßig postest. Das finde ich sehr schön. Hat es vielleicht auch gesehen, dass ich da am Wochenende auch über Facebook im Prinzip dieselbe Umfrage hatte laufen lassen, wie über Twitter auch. Da waren ja auch einige Rückmeldungen zugekommen, fand ich eigentlich auch ganz interessant. Genau. Jo, ansonsten, ja, wie gesagt, sind ein paar neue Follower ja dazugekommen. Was ich jetzt mir noch vorgenommen habe, das ist vielleicht allgemein ganz interessant, aber ich glaube, das machst du eh schon, so ein bisschen zu gucken, was der Bundes-Facebook-Account so macht und da vielleicht auch mal ab und zu Sachen von übernehmen. Weil was wir unseren KVs sagen, dass sie nicht jedes Mal das Rad neu erfinden müssen, gilt für uns ja in Bezug auf den Bund eigentlich genauso. Ja, genau. Also da wird sowieso immer wieder da werden die Bilder ja sowieso immer gepostet aus dem einen Blog. Und da muss man ja im Prinzip selber nur über die Seite dann wieder teilen. Und ich sehe das hier, das eine zum Beispiel, dieses keine vereinigten Daten von Amerika. Das hatte ich gestern irgendwann mal über die Seite nochmal geteilt. Und 17 gefällt mir, ist 12 mal geteilt. Und wenn man dann da auf dieses Moment, das mache ich mal kurz, dann kann man ja auf diesen Button für die geteilten Inhalte klicken. Und die wurden dann teilweise auch selber dann nochmal weiter verbreitet, das, was man dann so auf den ersten Blick gar nicht sieht. Ja, also wenn man mal auf dem Bild ist, dann gibt es ja dieses Symbol dafür, Personen, die das geteilt haben. Dann sieht man zum Beispiel, dass hier Leute dabei sind. Das wurde dann wieder geteilt oder wieder einmal gefällt mir. Beziehungsweise einmal waren hier sogar noch Diskussionen dann unter einem, der wiederum unseren Post geteilt hatte. Also das ist, glaube ich, wirklich am effektivsten, diese Bilder einfach mal weiter zu verbreiten. Christoph, magst du so ein bisschen ins Bett dazu eintragen, was gerade so bei Facebook Sache ist? Ja, kann ich machen. Danke dir. Google Plus haben wir jetzt niemanden da, ne? Nee, scheint nicht so zu sein. Also, ich war da, aber ich war die letzten Wochen nicht aktiv, weil ich einfach keine Zeit hatte. Ja. Aber der Paki ist gerade reingekommen. Paki, hast du irgendwas von Google Plus mitbekommen? Morge, von wem? Von Google Plus? Ja. Wie mitbekommen? Du stehst als Ansprechpartner, da meine ich mit drin, oder habe ich mich jetzt verguckt? Ja, hauptsächlich aber Holarius. Wieso? Ja, wir gehen gerade so die verschiedenen Accounts durch, ob es da irgendwas Besonderes gibt, Neues gibt, wie es da so läuft. Ich guck mal gerade rein. Also ich gucke da bei Google ja auch immer, ob da noch was anderes ist als bei Twitter und das ist eigentlich immer so alles up to date, aber sonst zu Zahlen oder so kann ich nichts sagen. Ich komme gerade gar nicht rein. Bei Google Plus gibt es auch keine Statistiken, die verbreitet werden von Google, soweit ich weiß. Zumindest ich habe nie welche bekommen. Ja, das ist nur im Pad hinterlegt, dieses Ich in Kreisen von anderen irgendwie, ne? Ja, du hast die Kreise und dann hast du die Anzahl der Teilungen, also das, was die teilen, eben Wiederholungen nennen, weiterverbreiten, das siehst du halt. Aber mehr nicht halt, ne? Ich bin gar nicht mehr drin. Zu Facebook nochmal, wenn die Zahlen aus der letzten Woche da im Patch stimmen, dann hatten wir jetzt innerhalb von einer Woche 30 neue Gefällt mir Angaben da bekommen. Obwohl da zwar steht, dass da der Fall 0,32% runtergeht, aber irgendwie scheint das nicht so ganz zu stimmen. Nee, das ist angezogen, auf jeden Fall. Ich bin doch in Google+. Ich guck grad rein. Das war, hat irgendwie nur das Laden gedauert. Okay, aber du hast da jetzt aber aktuell auch nichts mitbekommen, was da vielleicht gerade zur Sache ist oder ob es da gut läuft oder irgendwelche Probleme gibt oder so. Wir haben doch letzte Woche dieses gehabt, ne? Kann das nochmal einer posten? Da hatte ich nämlich die Zahlen eingetragen. Das Pad meinst du? Das ist das 357er Moment. Ah ja, super. Ich guck mal gerade rein, Moment. Christoph, du trägst da gerade die neuen Facebook-Zeiten ein, richtig? Zahlen? Mhm. Wir waren uns aber jetzt einig, dass wir das im Wiki dann doch nur so einmal im Monat abändern, oder? Ja, du hattest doch gerade gesagt, ich soll Facebook-Sachen eintragen, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Das, was wir gerade so besprochen hatten, da hatte ich dich drum gebeten, ja. Ach so, einfach nur, okay, mache ich das. Danke dir. Also wir haben auf Google Plus echt einen fetten Zuwachs bekommen. Echt? Das waren letzte Woche noch 1083. Und jetzt sind das 70? Kann das sein? Ah ne, 1087, sorry. Hä? Ach, das sind Likes und das andere ist in Reisen, sorry. Okay, das muss man unterscheiden. Ich bin nicht so ein Google-Surfer. Dann addiere ich das hier mal. Können wir nächste Woche oder dann einen Monat mal danach nochmal gucken. Also der Darius kümmert sich um Google Plus so aktiv, dass ich da kaum was machen muss. Da ist jeden Tag mindestens ein, zwei Posts. Ja. Bislang gibt es noch keinen Punkt Sonstiges, Tobi, aber ich habe da nämlich nur eine Frage, möchte euch aber natürlich jetzt nicht in eurer laufenden Sitzung stören, gehört aber mit zum Social-Media-Team meiner Meinung nach. Ja, können wir gleich gerne machen. Okay. Also ich hatte zu eurer Info die Nina und den Ben nochmal angeschrieben, da kam aber bisher nichts zurück. Ich vermute mal, dass die gerade völlig im Stress sind und das untergegangen ist, aber ich bleib da dran. Ich vertraue darauf, dass sie irgendwann mal hier reinpoppen und wir dann mit denen reden können. Ja, das wäre cool, wenn man einmal vielleicht auch mit denen kurz sprechen kann, wirklich. Aber die Anregungen haben ja jetzt schon so ein bisschen gebracht. Also diese gesamte Aktivität bringt schon echt was. Ja, das auf jeden Fall. Okay. Hattest du noch irgendwas zu Twitter oder Facebook oder so sonst zu sagen? Twitter gucke ich gerade. Ich habe ein neues Hintergrundbild für meinen Twitter-Account, wenn du da mal drauf guckst. Und da fand ich eigentlich ganz gut, auch für Piratenpartei NRW. Mal gucken bei mir. Den habe ich aus der Vorlage von den Piraten Hessen zusammengebaut. Ach stimmt, bei denen hatte ich das schon mal gesehen. Ja, das sieht wirklich schön aus. Wenn du willst, schicke ich dir das zu, dann kannst du das da hochladen. Ja, mach mal ruhig gerne. Das ist echt schön. Okay, sonst noch irgendwas zu Facebook oder so gewesen, Paki? Ich guck nochmal rein. Was im Moment ganz gut funktioniert, ist irgendwie die Nachrichten. Da kommen immer wieder Nachrichten rein und irgendwer antwortet gerade immer. Ansonsten war es eigentlich relativ positiv. Also keine absolut heftigen Sachen mehr. Ja, nee, wir haben gerade auch festgestellt, dass die Fotos ganz gut laufen, die der Incredible ja jedes Mal auch regelmäßig auf Twitter postet, dass wir die dann nochmal weiter auf Facebook dann auch verbreiten. Das klappt eigentlich ganz gut, das wird gern angenommen. Ja, Christoph Hansen, der macht das auch ganz cool, finde ich. Also du suchst wirklich ganz gute Sachen raus und diese Aktion mit den Wahlprogrammen gefällt mir. Das können wir ruhig so beibehalten. Hatte ich leider die letzten Tage schon fast keine Zeit mehr für, aber ich werde gucken, dass ich das wieder aufnehme. Weil ich glaube, ich hatte das so irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstag oder so mal gemacht. Und das ist ja eigentlich auch ganz gut angekommen, ja. Also ich glaube, alles, was irgendwie eine längere Dauer als zwei, drei Stunden ist zwischen den Postings, wäre okay. Ich glaube, viel öfter dürfen wir dann nicht posten, weil sonst springen die Leute genervt ab, weil es too much wird. Eine wissenschaftliche Studie, so viel nur angemerkt, sagt, dass mehr als 3 Tweets am Tag anfängen, Follower zu verlieren. Ja, genau. Also da bist du ja dann ungefähr dabei, so über einen gesamten Arbeitstag oder so, hast du so 3 Postings, 4 Postings oder so, das dürfte passen. Und ich meine, wenn nichts ist, muss man ja auch nicht zwangsläufig irgendwas nehmen, was gerade daherkommt. Was mir jedenfalls aufgefallen ist, dass die Reichweite gewachsen ist. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Ja, das denke ich auch. Okay, wenn sonst jetzt dazu nichts Akutes mehr ist, würde ich noch kurz Media Guidelines. Gibt es da noch irgendwelche Sachen zu? Nee, ne? Nee, von mir jetzt nicht. Doch, von mir eine Sache. Ja. Weil die stehen auch, glaube ich, so wie sie mal im Pad waren, standen die dann auch auf dieser Twitter-Wiki-Seite, die jetzt Social Media heißt. Und da war ein Punkt, da habe ich, wollte ich nochmal fragen, da steht nämlich irgendwo, Moment, wo war denn das jetzt? Verweise auf private Blogs gilt es zu vermeiden. Das würde ich gerne nochmal zur Diskussion stellen, kurz. Ja, das ist sicherlich außerhalb der Wahlkampfzeiten, ne? Also wir haben jetzt ja, während der Wahlkampfzeit verweisen wir ständig auf die Blogs von den, obwohl nee, eigentlich auch nicht direkt auf die privaten Blogs, sondern auf den Wahlkampfblog der Kandidaten. Von daher. Ja, das sowieso, aber wie sieht's mit ganz privaten Blogs aus? Ich würde zum Beispiel sagen, dass die privaten Blogs zum Beispiel von den MDLs, die, wenn die was Interessantes schreiben zu einer Thematik, die uns auch gerade beschäftigt, könnte man das schon machen. Das ist dann ja auch schon kein privater Blog mehr. Ja. Gut, ich meine, wenn wir uns da einig sind, dann schreiben wir, da schreibe ich das vielleicht nochmal ein bisschen um, da diesen Punkt 12 von den Guidelines. Oder gibt es da noch andere Meinungen zu? Bei den privaten Blogs sind ja schon Sachen geblockt worden, wo ich gar nicht mit einverstanden gewesen wäre. Also die rein privaten Blogs würde ich auch rauslassen, aber wenn da wirklich ein MDL ist oder so, oder jetzt von den Kandidaten, finde ich, das kann man gut machen. Nee, gerade bei MDL habe ich schon Sachen gelesen, die nicht gingen teilweise. Ja, also mit Sicherheit auch nicht pauschal. Also man muss also ich vertraue da, ich muss sagen, ich vertraue da jetzt einfach mal auf den gesunden Menschenverstand von jedem von uns. Dass da dann auch nur Sachen gepostet werden, die dann auch, wo man davon ausgehen kann, dass die in unser aller Sinne sind. Also auf Identica gibt es ja auch so irgendwelche offiziellen Twitter-Accounts, die so bundesweit agieren, und die hatten zum Beispiel auch, wo der NetNRD aus Köln hier, der MDL, sich so aufgeregt hatte über die Presse, das haben die zum Beispiel auch redented. Passte halt gerade zum Thema. Okay, gibt es da sonst noch irgendwelche Rückmeldungen zu? Da wollte gerade jemand was sagen. Okay. Wenn niemand was dagegen hat, würde ich dann zu Sonstiges kommen. Wiki-Seite aktualisieren hast du, glaube ich, schon gemacht, Vaku, ne? Genau. Und ich habe sie umbenannt. Danke sehr. Aber der Link funktioniert noch? Ja, auf Twitter kriegst du da eine Weiterleitung, ne? Wenn du auf Twitter-Link gehst. Aber ich habe den neuen Link halt auch auf der Hauptseite so verlinkt, dass man direkt drauf kommt. Okay, dann packe ich den neuen Link dann hier auch mal in unser Pad rein. Steht doch drin. Okay, ich sollte lesen. Oh, oh. Boah, ich bin echt zu durch heute, ey, geht gar nicht. Die Twitter-Seite ist jetzt zum Löschen vorgeschlagen, ne? Ja. Es gab aber auch sonst keine weiteren Verlinkungen, von daher ist das kein Problem. Ich wollte noch anmerken. Okay, vielen Dank, Vaku. Juju. Apropos zur Löschung vorgegeben. Es gibt noch, also da wurde ich jetzt die Woche nochmal drauf angesprochen, eine zweite Seite Piratenpartei NRW. Was? Bei Facebook. Ach ja, die gibt's schon geraume Zeit, schon ewig. Da wurde seit einem Jahr nichts mehr gepostet. Irgendwie so, ich glaube, am Tag der Landtagswahlen oder sowas. Hat da noch irgendeiner Zugriff? Achso, okay. Nee, das weiß keiner so genau. Das ist irgendwie ein Fake, aber haben wir nicht rausbekommen, wer das ist. Ja, ach, weil da hatte irgendwie einer aus, wo war das, Krefeld oder so, hat halt irgendwie da was drauf gepostet und sich gewundert irgendwie, warum da so lange nichts mehr los war oder so, und hatte die andere gar nicht gesehen. Nein, ich hatte damals gepostet gehabt, um da Leute zu provozieren, so Reaktionen zu provozieren, weil ich die angeschrieben hatte, und da kam nichts. Ich konnte da kam grundsätzlich nichts. Also ich hatte mich damals versucht, ich hatte mich ja damals zur Landtagswahl um die Facebook-Seite gekümmert, NRW, hauptsächlich und da auf die zweite Seite halt auch einen Blick gehabt, aber da kam keine Reaktion, überhaupt nichts, deswegen hatte ich das Progrativ nochmal eingeschrieben gehabt, aber es kam auch so absolut keine Reaktion, nichts, niemals. Das heißt also, die Seite ist mehr oder weniger tot. Ich weiß nicht, ob wir die zum Löschen beantragen können. Ja, könnte ich mal probieren. Okay. Das ist die mit den 287 Likes, ne? Ja, genau. Die heißt Piraten NRW und nicht Piratenpartei NRW. Und das ist gerade, glaube ich, also ich meine, bei Twitter ist es ja auch Piraten NRW. Und da könnten gerade dadurch mal Leute irgendwie da drauf kommen, oder? Also wenn man sucht, kann man eventuell falsch draufkommen. Das ist gut möglich. Ich hatte ja versucht, damals die Seite irgendwas eine Reaktion zu bekommen oder die rauszunehmen und sonst was, aber nichts passiert. Ich schreibe mal hin. Okay. Man sieht auch, dass immer wieder Leute da auch was auf die Pinnwand drauf posten. Hier die Steffi Nöter auch mal. Also das scheint vielen dieser Fehler zu passieren. Also sie sieht ja jetzt auch nicht so fremd aus. Ja. Nein, und wenn jemand wirklich aus, weil sie nicht nur da drauf geht als erstes, hält er vielleicht einen falschen Eindruck von uns. Ich meine, was man ja mal probieren könnte, ist, da ja hier eh nichts mehr gepostet wird, dass man man könnte diese Seite melden und dann ist da also gibt's die Möglichkeit doppelt oder in einer falschen Kategorie. Also ich habe jetzt draufgeklickt hier auf dieses Rädchen, hab dann Seite melden gemacht und dann ich möchte, dass die Seite entfernt wird, doppelt oder in einer falschen Kategorie, Duplikat einer anderen Seite und dann habe da die Originale eingetragen und das abgeschickt. Ja. Mal gucken, ob ich da jetzt eine Meldung bekomme. Okay, sind wir durch mit dem Thema? Entschuldigt, dass ich so ein bisschen auf die Tube drücke, aber der Tobi wollte ja auch noch was sagen und gleich ist schon wieder 9. Seid ihr noch da? Ja. Okay. Ist das Thema dann erstmal durch? Also Paki, du guckst, dass wir da jemanden erreichen, der den zweiten Account bedient? Ja, ich melde mich, sobald ich da Rückmeldung bekomme und schmeiße es auf die RGÖA-Liste. Super, danke dir. Tobi, was wolltest du? Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr den Artikel von mir in der Flaschenpost gelesen habt bezüglich des CSDs. Ich wollte fragen, inwieweit ihr die Zuständigkeit der Social Media Gruppe seht, auch mal ein bisschen zu gucken, was in den Social Medias geschrieben wird nach Veranstaltungen, wo Piraten aktiv bei waren. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht zu kompliziert ausgedrückt. Ja, schwierig. Also ist klar, grundsätzlich gefällt das schon in unser Bereich rein, aber wenn wir da nicht mal irgendwie tatsächlich als Piratenpartei NRW oder so markiert werden, wird es recht schwierig, das mitzukriegen, wenn da über uns was gepostet wird. Naja, dafür gibt es ja Social Media Monitoring Tools. Ich habe es ja halt, wie gesagt, 24 Stunden gemacht. Ich habe mich gestern Abend hingesetzt oder dann den entsprechenden Artikel dazu geschrieben und habe halt mit meinen diversen Tools, die ich privat und für sonstige Projekte verwende, einfach mal alle Ressourcen aufgewandelt, um den CSD Social Media mäßig zum Monitoring. Und das Ergebnis war halt erschreckend, um nicht zu sagen, eigentlich nicht existent, bis auf ein paar Ausnahmen. Und ich meine, das sind ja auch so Sachen zum Thema Außendarstellung und Außenwirkung, die ja nicht unerheblich sind. Also jetzt war es ein CSD, wo wir im Prinzip in der Öffentlichkeit, also ich gehe jetzt nicht von großartig Presse oder so aus, sondern wirklich nur so, was in den ganzen Social-Media-Netzwerken geschrieben wird. Und das ist halt ein Verhalten, oder daraus kann man halt Rückschlüsse ziehen, wie die Piraten dastehen, um dann gegebenenfalls an das Verhalten auf gerade solchen Veranstaltungen gegebenenfalls anzupassen. Das ist eine Heidenarbeit, das weiß ich. Das ist auch nichts, was man mal eben groß nebenbei machen kann, also wo es irgendwie mit 10 Minuten am Tag gediehen ist. Und es war halt einfach nur eine Frage, trifft das eher in der generellen AG Öffentlichkeitsarbeit oder ist das ein Unterbereich des Social Media Teams oder bezieht sich Social Media wirklich ausschließlich auf die Befüllung und Verbreitung eigenen Content über die entsprechenden Netzwerke? Wie seht ihr das? Ja, wir haben da ja in der letzten Sitzung schon drüber geredet, dass das halt zu wenig wäre und dass wir auf jeden Fall, also wo du das jetzt so ansprichst, Leute bräuchten, die da Monitoring machen und da auch ein bisschen darauf achten, dass unsere Sachen erstmal mehr Verbreitung finden und zum anderen eben auch, dass mehr Social gemacht wird. Das heißt, dass wir auch Leute aktivieren, da zu posten, Debatten zu halten, hin und her zu schreiben und so weiter. Das hatten wir alles in der letzten Sitzung schon angesprochen, aber da haben wir keinen gefunden, der gesagt hat, er kümmert sich explizit darum. Das ist eigentlich auch das größte Problem, das ich daran sehe. Also ich finde die Notwendigkeit dazu sehe ich auch. Ich finde das auch total sinnvoll, aber ich habe im Moment sehe ich da nicht unbedingt die personellen Kapazitäten, dass da Leute wirklich sich ausschließlich darum kümmern könnten. Da wäre ja auch erstmal so, bevor man das macht, prinzipiell die Frage, wo Paki vielleicht zumindest eine Tendenz zu geben kann, ob der Vorstand bereit ist, für solche Sachen Geld auszugeben. Ich rede jetzt nicht von Milliarden, Nee, aber ich habe zum Beispiel für die Deutsche Tolkien-Gesellschaft, deren Vorsitz ich bin, hab ich zwei, drei Tools laufen. Mit dem einen überwache ich und manage ich den Twitter-Account mit diversen Sachen. Mit dem anderen kann ich halt wirklich spezifische Suchbegriffe eingeben. Und beides zusammen kostet in etwa, ich glaube, 35 € im Monat. Und das ist jetzt so die absolute Low-Budget-Variante, weil mit kostenfreien Tools würde ich in der Größenordnung nicht anfangen. Wir sind die Größe eines großen mittelständischen Unternehmens, auch was die Aktivitäten angeht. Und ja, wie gesagt, ich komme nur deshalb drauf, weil ich es jetzt 24 Stunden lang für ein Thema gemacht habe. Und ich wollte einfach nur fragen, welche Gruppierung dafür prinzipiell gedacht ist. Also das Thema hatte ich halt schon angesprochen in der letzten Sitzung, auch in Bezug auf diese beiden Leute aus der Agentur, die der Carsten Trojan kennengelernt hatte. Die arbeiten halt eben auch in so einer Social Media Agentur und ge geben halt auch grundsätzlich Geld aus, um Postings zu featuren und zu promoten. Und die sagten halt, wenn wir ganz wichtige Aktionen haben oder ganz wichtige Blogposts oder PMs oder sonst irgendwas, macht es durchaus Sinn, da auch ein gewisses Budget für zu bereitzuhalten. Nur das würde ich dann eben erstmal in die Vorstandssitzung geben und das mal diskutieren, ob wir grundsätzlich Geld ausgeben wollen für einen Webdienst, der nicht nach unseren Datenschutzvorstellungen handelt. Da bin ich eben einfach auch Pirat und vorsichtig und sag, ja, ne, wir müssen auch gewissermaßen auf unsere Glaubwürdigkeit achten und können dann nicht auf der anderen Seite Geld für ein Produkt ausgeben, was wir nicht verantworten können. Es gibt im Übrigen auch eine Wiki-Seite, die ist ziemlich umfangreich. Die heißt irgendwie Piraten gegen Facebook. Und da sind auch noch ein paar ganz ganz, ganz interessante Informationen drüber. Ich suche das gerade mal raus. Ich habe das eben irgendwo gehabt. Nur damit wir nicht aneinander vorbeireden. Ich rede nicht davon, Facebook Geld zu geben, um eine Nachricht zu pushen, Werbung zu kaufen oder Co. Es geht ausschließlich um einen separaten Dienst, der das Okay. wie Mailquarter oder EchoBot das für die Newsseiten ist. Dann zu gucken, was schreiben die Leute in den sozialen Netzwerken, in den unterschiedlichen Blogs, in Foren, auf Flickr und Co. über die Piraten, über Aktionen der Piraten und ähnliches. Es geht, wie gesagt, nicht darum, irgendwie Facebook oder Google Plus Geld zu geben, sondern wirklich ein Monitoring-Tool, eine Monitoring-Software, um zu gucken, was über uns geschrieben wird. Da war doch mal was mit EchoBot, ne, Britta? Ja, EchoBot haben wir grundsätzlich vom Landesverband. Stimmt, da müssen wir uns auch noch drum kümmern, dass vier Leute benannt werden, die da Zugang zu bekommen. Sobald wir die haben, schaltet EchoBot uns da neu frei und gibt uns dann auch eine Schulung dazu. Ja, Ja, machen, machen, machen, machen. wobei EchoBot, wie gesagt, auf Presseerzeugnisse ausgerichtet ist, soweit ich weiß. Und das ist wichtig, das möchte ich um Gottes Willen nicht in Frage stellen. Aber gerade für uns ist eigentlich, finde ich, teilweise noch wichtiger, das, was in den Social Medien von den einzelnen Leuten über uns geschrieben wird. Meine persönliche Meinung. Aber gut, es ist jetzt auch nichts, ne, in Anbetracht der Tatsachen, dass ich gleich in 10 Minuten eine Vorstandssitzung habe, hier gleich die nächste Sitzung ist das vielleicht etwas, was man einfach mal im Kopf behalten kann Ich komme gerne nächste Woche Dienstag wieder dazu, falls es da nochmal Fragen oder so gibt. Wie gesagt, es war einfach nur mal so eine Anregung. Ich finde die Anregung auch gut. Ich finde das sehr interessant. Das Einzige, was mir da wirklich hauptsächlich ein bisschen zu denken gibt, ist einfach, dass ich nicht weiß, woher wir die Leute dafür nehmen sollen. Das altbekannte Problem. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich muss mal gucken. Ich mache das ja jetzt, wie gesagt, ich arbeite mich seit 2 Monaten auch wegen meinem Social-Media-Experiment da gerade tierisch ein. Gerade, wie gesagt, im Wahlkampf ist es wichtig und wenn wir noch eine zweite Person finden würden, würde ich das Ganze eruieren und da auch mal Infos einholen, wenn so etwas prinzipiell gewünscht wird. Ja, finde ich super. Also, wenn du da mal was raussuchen könntest und vielleicht so ein paar Preisvergleiche, dass wir mal so ein bisschen vergleichen können, auch mit Testberichten vielleicht, dann würde ich da gucken, dass wir das vielleicht nächste Woche hier uns mal alles angucken und dann gemeinsam einfach einen Antrag an den Vorstand stellen. Nächste Woche wird sehr knapp, weil ich bin morgen im Landtag und dann von Donnerstag bis Sonntag auf meiner Jahreshauptversammlung. Das heißt, ich bin erst am Montag wieder da und innerhalb eines Tages schaffe ich es nicht. Ich würde einfach jeden bitten, sich da mal 1-2 Gedanken zuzumachen. Dann können wir da gerne nächste Woche noch mal kurz drüber schnacken. Wenn dann der eine der Geteno es ja macht, dann kann ich mich in der Woche drauf hin mich da damit beschäftigen. Ja, oder so. Vielleicht finden wir ja noch ein paar andere Tools, die du noch nicht kanntest. Genau, dann verabschiede ich mich auch an dieser Seite, wenn es jetzt so keine Fragen mehr gibt und bedanke mich für die Möglichkeit, hier was zu sagen. So förmlich. Ganz höflich, der Tobi heute. Vielleicht bis später, je nachdem, wie lange meine Vorstandssitzung geht. Bis dann. Tschüss. Danke, tschüss. Der Krähennest-Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren.